Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Ich heiße Günther Jansen und spiele bis 3 Uhr weiter Musik, die Phil Spector produziert hat und vieles auch mitgeschrieben. Das eben allerdings nicht, das hat John Lennon alleine komponiert. Instant Karma, aber Spector hat es ganz nach Lennons Willen produziert, es richtig schön schepprig klingen zu lassen. John Lennon und die Plastic Ono Band 1970. Auch das Soloalbum Lennons Imagine hat Phil Spector produziert. Vom sonstigen Wall of Sound hier allerdings gar keine Spur. Im Gegenteil, ganz sparsam instrumentiert und arrangiert. Klavier oder Gitarre, Bass, Schlagzeug. Auf dieser alternativen Version von Jealous Guy auch ein Harmonium. Aufgenommen 1971 bei den Imagine Sessions. Veröffentlicht vor 2 Jahren im Rahmen der CD-Box The John Lennon Anthology.